Kapitel 55. Die Worte Jesu. Nicht viele Christen leben und glauben tatsächlich, was Jesus gesagt hat. Ich beziehe mich nicht ganz allgemein auf die Aussagen Jesu, sondern auf ganz spezifische Worte, die er verwendet hat. Schauen wir uns einige dieser Worte an. In Apostelgeschichte 20, 35 spricht der Apostel Paulus: In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Wenn alle Christen das wirklich glauben und beim Einsammeln des Opfers in unseren Gottesdiensten auch praktisch umsetzen würden, bräuchten wir keine 10-15-minütigen Reden halten, um den Leuten zu erklären, warum sie geben sollen. Ich glaube, dass unser größtes Problem dann darin bestehen würde, dass die Menschen, sobald wir die Zeit fürs Opfer ankündigen, nach vorne gerannt kämen, um großzügig viel Geld in die Opferkörbe zu werfen. Seit wir verheiratet sind, meinten viele Leute immer wieder, wir würden zu viel Geld weggeben. Sie sagten oft, ihr braucht uns das nicht zu geben. Dann habe ich immer geantwortet, glaubt ihr nicht, was Jesus gesagt hat, dass Geben wirklich glückseliger ist als Nehmen? Wenn du diesen Worten glaubst, wirst du ständig Ausschau halten nach Gelegenheiten zum Geben. Wenn ich in irgendeiner Versammlung oder Gemeinde, in der ich predige, sagen würde, der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen, dass er heute einen speziellen Segen für jeden hier hat, der ihn empfangen möchte. Wenn du wirklich gesegnet werden möchtest, dann komm ganz schnell nach vorne. Ich glaube aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass die meisten Leute nach vorne kommen würden. Sie würden mir glauben und erwarten, etwas von Gott zu bekommen, sei es eine Prophetie, eine körperliche Heilung oder irgendeinen anderen Segen. Wenn sie sich dann alle nach vorne gedrängt hätten, würde ich die Worte Jesu zitieren, das Geben seliger ist als Nehmen und ihnen sagen, dies ist der Segen des Herrn für euch, leert eure Hosentaschen und legt alles Geld ins Opfer, stellt einen großen Scheck aus oder benutzt eure Kreditkarten und gebt viel Geld. Die meisten Menschen wären enttäuscht oder vielleicht sogar wütend auf mich. Warum würden sie so reagieren? Sie würden so reagieren, weil sie den Worten Jesu nicht glauben. Vor einigen Jahren predigte ich in einem etwas ärmeren Land Europas. Es war ein sehr kalter Winter mit viel Schnee und die Temperaturen lagen unter Null. Die Gemeinde beschloss für mich, ein Opfer einzusammeln. Das Opfer sollte die Reisekosten abdecken und noch eine kleine Liebesgabe für mich beinhalten. Kurz bevor ich die Versammlung verließ, sprach der Herr zu meinem Herzen, ich möchte, dass du alles Geld, was du heute Abend bekommst, dieser Frau, die er mir zuvor gezeigt hatte, gibst. Freudig setzte ich sein Anliegen um, denn ich glaube, dass Geben seliger ist als Nehmen. Ohne dass es jemand bemerkte, ging ich zu der Frau hin und steckte ihr unauffällig den Umschlag zu, woraufhin sie in Tränen ausbrach. Sie erzählte mir ihre Geschichte. Sie hatte gerade herausgefunden, dass ihr Mann drogenabhängig und derzeit in einem christlichen Reha-Zentrum war. Ihr kleines Einkommen reichte nicht aus, um davon leben zu können. Genau an dem Tag, an dem ich ihr den Umschlag zusteckte, hatte sie ein Schreiben vom Gasunternehmen bekommen. Sie war mit den Zahlungen ihrer Gasrechnungen um 2 Monate im Rückstand und das Gas würde am nächsten Tag abgestellt werden, sollte sie bis dahin nicht sämtliche Schulden beglichen haben. Sie sagte mir, dass sie unmöglich dieses Geld aufbringen konnte. Die einzige Möglichkeit, ihre Wohnung zu heizen, war über die Gasheizung. Da die Temperaturen draußen schon im Minusbereich lagen, wäre die Kälte in einer ungeheizten Wohnung unerträglich gewesen. Die Rohre hätten ohne Heizung in nur wenigen Tagen einfrieren und platzen können. Und genau an diesem Nachmittag hatte sie zu Gott geschrien, er möge ihr bitte irgendwie helfen. Das Geld reichte, um all ihre Schulden beim Gasunternehmen zu bezahlen und um gleich auch noch eine Vorauszahlung für den Folgemonat zu leisten.